Mit Güner Balci leite ich über zum Thema der muslimischen Migranten. Sie selbst wuchs in Berlin-Neukölln als Tochter türkischer Gastarbeiter auf und berichtet über das heutige Neukölln, mittlerweile die größte türkische Stadt außerhalb der Türkei, dieses habe sich sehr verändert. Zitat: Zu meiner Zeit war das noch eine bunt gemischte Gesellschaft. Dann zogen immer mehr weg. Es wurde aggressiver. Die Gewalt nahm zu auf den Straßen. Immer mehr Mädchen und Frauen trugen Kopftuch. Ein anderes Weltbild setzte sich durch. Die Geschlechtertrennung. Und wer behauptet, darin zeige sich muslimisches Selbstbewusstsein, hat noch nie Mädchen betreut, die das ganz anders erleben. Zitat Ende. Zur Befassung mit den kulturellen Prägungen durch den Islam kam ich in meinem Buch bei dem Versuch, die Ursache der auffallenden Unterschiede zwischen verschiedenen Herkunftsgruppen von Migranten zu erklären. Damit geriet ich in eine Debatte, die lange vor mir angefangen hatte und auf deren Wucht und Intensität ich gar nicht vorbereitet war. Im Januar 2011 veröffentlichte der Feuilletonchef der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Patrick Bahners, ein Buch, das als Generalabrechnung mit den sogenannten deutschen Islamkritikern konzipiert ist. Diese Kritik war sehr prinzipiell gemeint, und meine prinzipielle Antwort darauf sei hier kurz resümiert. Patrick Bahners hat mit »Die Panikmacher« ein sehr zorniges Buch geschrieben. Darin kommt ein klares Feindbild zum Vorschein, nämlich die Islamkritik. Bahners differenziert nur unwillig bzw. gar nicht zwischen unterschiedlichen Strömungen der kritischen Auseinandersetzung mit dem Islam. Für ihn sind das alles Zweige vom selben illegitimen Stamm. Allesamt Vertreter einer Kultur des Ressentiments und damit moralisch zutiefst fragwürdig. Die Argumentation derer, die er der Islamkritik zurechnet, läuft für ihn auf den Aufruf zu einem Weltbürgerkrieg, zur Vernichtung der Muslime und des muslimischen Glaubens hinaus. Einzelnen gesteht er zu, dass sie das vielleicht nicht so meinen oder die Folgen ihres Tuns nicht überschauen. Insgesamt aber hält er das Treiben der Islamkritiker für religionsfeindlich und auch feindlich gegenüber jeder wahren Liberalität, letztlich einem jakobinischen Staatsverständnis entstammend, einem Tugendterror in neuer und schrecklicher Form das Wort redend. Die historische Parallele zur Islamkritik sieht Bahners im bürgerlichen Antisemitismus des 19. Jahrhunderts. Immer wieder versieht er seine Kritik der Islamkritik mit entsprechenden Konnotationen und folgerichtig beendet er sein Buch mit einem langen Zitat des Historikers Heinrich Treitschke aus dem Jahre 1879, das mit dem fatalen Satz endete: »Die Juden sind unser Unglück.« Bahners führt Treitschke an, um zu unterstellen, dass dessen Forderung an die israelitischen Mitbürger, sie sollten Deutsche werden, sich schlicht und recht als Deutsche fühlen, letztlich den Weg nach Auschwitz bereitete. Zustimmend zitiert er Micha Brumlik, der mich einen Treitschke des frühen 21. Jahrhunderts nannte. Bahners bringt nicht zufällig Treitschkes Forderung nach Assimilation und den Weg nach Auschwitz in einen Zusammenhang. Fast könnte man vermuten, er habe für den türkischen Präsidenten Erdogan die Rede in der Köln-Arena geschrieben, in der dieser sagte: Assimilation ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Durch den Bezug auf den Antisemitismus und auf Auschwitz als seine Folgen greift Bahners zum maximalen Vergeltungsmittel, quasi zur Kernwaffe des deutschen politischen Diskurses. Wer so argumentiert, möchte seine Gegner ein für allemal erledigen. Wer Kernwaffen einsetzt, der ist entweder bedenkenlos oder es mangelt ihm an Mitteln konventioneller Kriegführung. Bahners äußert auch einige kluge Gedanken, und es hätte seinem Buch gut getan, wenn er argumentativ etwas abgerüstet hätte. So erweckt er den Eindruck, dass ihn Emotionen treiben, die mehr ihn beherrschen, als dass er sie beherrschte. Im Zentrum von Bahners Buch steht ein objektives Problem. Viele Kritiker des Islam sehen dieses Problem genauso, nur geben sie eine andere Antwort. Der säkulare freiheitliche Rechtsstaat hat zur Voraussetzung, dass alle Bürger, Rechtssubjekte und gesellschaftlichen Organisationen sich an seine Regeln halten, sie in gewissem Umfang auch verinnerlichen und den Regeln des staatlichen Rechts im Zweifel den Vorrang geben vor abweichenden religiösen Geboten. Für jene, die Banas Säkularisten oder Islamkritiker nennt, ist klar, dass den Regeln des freiheitlichen Rechtsstaats unter allen Umständen Vorrang gebührt vor abweichenden Glaubensregeln oder den Gewohnheiten von Einwanderern mit einer anderen kulturellen Tradition. Für Banas ist das gar nicht klar. Er argumentiert, dass für jeden Gläubigen das göttliche Recht über dem von Menschen gemachten Recht stehe und dass es unzumutbar und unmoralisch sei, einen Menschen zum Glaubensverrat zu zwingen, indem man ihm abfordere, den Vorrang des menschlichen Rechts vor den göttlichen Geboten zu beachten und auch zu bekennen. Damit spricht Banas ein grundlegendes Problem an. Im Kern jeder religiösen Überzeugung steckt nämlich eine gefühlte Offenbarung, deren Quelle nicht von dieser Welt ist und die sich folglich auch nicht den eher zufälligen, jedenfalls von Menschen gemachten sozialen Lebensregeln beugen kann. Wenn schon, dann muss das menschliche Regelwerk der offenbarten göttlichen Ordnung folgen.